Morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So I told you how this was used so wrong, this one verse out of context. Ich habe dir erklärt, wie dieser eine Vers aus dem Zusammenhang gerissen und so falsch verwendet wird. We have to individually evaluate our own attitude. Wir müssen nämlich unsere eigene Einstellung selbst überprüfen. And then Paul says, and only then we eat the bread and we drink the wine. Dann sagt Paulus, erst dann essen wir das Brot und trinken den Wein. I want to remind you here. Ich möchte dich daran erinnern, Paul is not saying here that Christians should not take the wine or the bread. dass Christen weder den Wein trinken noch das Brot essen sollen. No, he said, evaluate first, check your attitude and then do it. Nein, er sagt, beurteile zuerst, prüfe deine Einstellung und dann mach es. Look, he didn't say that each one individually evaluate and then if your attitude is wrong, don't eat and don't drink. Er sagt nicht, dass jeder Einzelne prüfen und dann, wenn seine Einstellung falsch ist, weder essen noch trinken soll. Why would you evaluate if you ignore it? Warum sollte man erst prüfen und dann ignorieren? It doesn't even make sense. Das macht doch keinen Sinn. Whenever the Bible says we should evaluate ourselves, look at our own hearts, it's for the change, not for the ignoring. Immer wenn die Bibel sagt, dass wir uns selbst bewerten, unser eigenes Herz anschauen sollen, geht es um die Veränderung, nicht um das Ignorieren. He literally says, and then eat. Er sagt buchstäblich, dann esst And then drink. und trinkt. So here's what we're supposed to do. Wir sollen also Folgendes tun. Whenever we eat the bread or we drink the wine in a true communion, Jedes Mal, wenn wir bei einem wahren Abendmahl das Brot essen oder den Wein trinken, you're supposed to look at our attitude towards our Christian brothers and sisters. sollen wir uns unsere Haltung gegenüber unseren christlichen Brüdern und Schwestern ansehen. It's so interesting. I've seen this verse used in two different opposite extremes. Es ist so interessant. Ich habe erlebt, wie dieser Vers in zwei gegensätzlichen Extremen verwendet wurde. The extreme that I grew up with, Das eine Extrem ist, mit dem ich aufgewachsen bin. that everybody is evaluated and should there be anything that they've done wrong the last 2 weeks and allowed to take bread and wine. Jeder wird bewertet und wenn man in den letzten 2 Wochen irgendetwas falsch gemacht hat, darf man kein Brot und keinen Wein zu sich nehmen. That's not what Paul is saying. Das ist nicht, was Paulus sagt. But I've heard this Bible verse applied in the other extreme. Aber ich habe gehört, dass dieser Bibelvers auch in einem anderen Extrem angewendet wird. In this way. Und zwar so. Because of the new covenant, Aufgrund des neuen Bundes you were in Christ. bist du in Christus. When God only sees you in Christ, Wenn Gott dich nur in Christus sieht, therefore evaluating in this case means look at yourself in Christ. bedeutet prüfen in diesem Fall, dass du dich in Christus anschaust. And in Christ you're perfect. In Christus bist du perfekt. So just come to the community and eat it because you're perfect. Also komm einfach zum Abendmahl und nimm es zu dir, weil du perfekt bist. No, that's not what Paul is saying it. Nein, das ist auch nicht das, was Paulus sagt. I want to remind you. Ich möchte dich daran erinnern. When Paul is talking about evaluating, he's not talking about any single thing except one thing. Wenn Paulus vom Bewerten spricht, redet er über nichts anderes als über eine Sache. Your attitude towards the body of Christ. Deine Einstellung gegenüber dem Leib Christi. He's not saying, look at yourself and evaluate to see if you've sinned last week. Er sagt nicht, schau dich an und prüfe, ob du letzte Woche gesündigt hast. Let's go extreme. Lass uns das Ganze auf die Spitze treiben. And I'm doing this on purpose to paint a graphic picture so that you can understand it. Ich mache das absichtlich, um ein anschauliches Bild zu malen, damit du es verstehen kannst. Paul is not even saying, evaluate yourself and see if you have been watching pornography or committed adultery last week. Paulus sagt nicht einmal, prüfe dich selbst und schau, ob du vergangene Woche Pornos geschaut oder Ehebruch begangen hast. No. Nein. Paul is telling you, look where you are right now. Paulus sagt, schau dir an, wo du gerade jetzt stehst, in respect of your brothers and sisters in Christ. in Bezug auf deine Brüder und Schwestern in Christus. So you're not supposed to come to the communion with trying to find sin in your life. That's not what Paul is saying. Du sollst nicht zum Abendmahl kommen und versuchen, Sünden in deinem Leben zu finden. Das ist nicht, was Paulus sagt. He's saying, look around yourself. Er sagt, schau dich um. Are there brothers and sisters that you dishonor? Gibt es Brüder und Schwestern, die du nicht achtest? Are there ones that you ignore? Gibt es welche, die du ignorierst? Have you had the group attitude, the click attitude? Hast du dieses Grüppchenverhalten, dieses Klickenverhalten? Have you pushed other brothers and sisters outside because you didn't like them? Drängst du andere Brüder und Schwestern nach außen, weil du sie nicht leiden kannst? Do you know of needs that are among you and that you have ignored even though you have the resources to help them? Kennst du Bedürftige, die unter euch sind, die du ignorierst, obwohl du die Mittel hast, ihnen zu helfen? Anything else has been completely misused from the context. Alles andere ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. So, we need to really be very serious about communion. Wir müssen das Abendmahl also wirklich sehr ernst nehmen. Because we cannot despise the body of Jesus and think, drink the wine and eat the bread, that's all that matters. Denn wir können den Leib Jesu nicht verachten und denken, den Wein zu trinken und das Brot zu essen ist alles, was zählt. Look how serious he gets. Schau, wie ernst es Paulus ist. Vers 29. Vers 29. For continually eating and drinking with the wrong spirit. Denn wenn ihr dauernd mit einer falschen Gesinnung esst und trinkt, you will bring judgment upon yourself by not recognizing the body. Bringt ihr das Gericht über euch, weil ihr den Leib nicht anerkennt. This is a verse that a lot of people have tried to figure out. Diesen Vers haben schon viele Leute versucht zu verstehen. They said, well, hang on a minute. How can God judge people in the new covenant? Sie sagen, Moment mal, wie kann Gott die Menschen im neuen Bund richten? But I want you to understand. Ich möchte, dass du etwas verstehst. First of all, here is what Paul is saying. Zunächst einmal sagt Paulus Folgendes. He's not saying that God brings judgment upon you. Er sagt nicht, dass Gott das Gericht über dich bringt. He says you will bring judgment upon yourself. Er sagt, du bringst das Gericht über dich selbst. Let me make a very simple statement. Ich mache eine ganz einfache Aussage. The universe was created by God. Das Universum wurde von Gott erschaffen. And the universe is a moral universe. Das Universum ist ein moralisches Universum. And God, who is love, created it. Gott, der Liebe ist, hat es erschaffen. If you live against love, you live against yourself. Wenn du gegen die Liebe lebst, handelst du gegen dich selbst. Tomorrow we'll talk more. Morgen reden wir mehr darüber.